Ja, hallo ihr lieben Leseratten. Mein Name ist Mendea und einige von euch kennen mich vielleicht aus dem Geisterhaus. Ich habe mir heute mal Besuch eingeladen und bei einem gemütlichen Tee wollten wir ein wenig über ein Buch schwatzen. Aber am besten stellt sich mein Besucher einmal kurz selber vor. Ja, hallo, ich bin der David. Ich habe hier leider keinen Tee, ich habe nur ein Glas Cola. Ich hoffe, das geht auch. ich bin, ja, Nein, wir nehmen Vlogger. nur Teetrinker. Verdammt, okay, dann gehe ich wieder. Also, ich bin auf YouTube unterwegs. Da findet man mich unter, schwierig auszusprechen. Versuch's erst gar nicht, ich krieg's hier nicht hin. Ja. Link steht unter dem Podcast. Oder auf davidknosp.de, wo es ein bisschen um Fotos und Kreativität geht. Ja, und ich bin der Einladung gerne gefolgt, weil es um heute was Besonderes geht, oder? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Wir haben heute ein Buch im Gepäck und zwar das wundervolle Buch Greifbar von Melanie Stoll. Die hat uns nämlich eingeladen, im Rahmen einer Blogtour dieses Buch genießen zu dürfen, sozusagen, und mit ihr teilen zu dürfen. Und ja, David, du bist der einzige Mann in der Blogtour. Wirklich, so Ja, festgestellt. Wahnsinn. Sachen gibt's. Grandios. Könnte daran liegen, dass es Romantasy ist? Möglich? So ein bisschen einsilbig sind wir heute. Alles klar. Nee, nee, ich dachte, du willst auf einen Punkt hinaus, wo ich dann länger drüber reden soll. Ich kann auch gern drüber reden, was Romantasy ist und warum und wieso, weshalb, aber ich dachte, du wolltest so auf irgendeinen Punkt hinaus, den ich dann philosophieren soll. Ja, philosophier doch mal über Romantasy. Nein, klar. Wir sollten vielleicht erstmal für unsere Zuhörer zusammenfassen, worum es kurz geht in dem Buch. Also, wir haben Dory. Dory lebt in England in der Nähe von Stonehenge. Sag mal, wird eigentlich irgendwann in dem Buch mal gesagt, wie alt Dory ist? Nein, da sie aber Auto fahren kann, würde ich so Könnte. 16, 17, 18 schätzen. Wann macht man denn in England einen Führerschein? Das sollten wir Ich mal. glaube so um die, ich glaube schon, dass man mit 17 oder 16, 17 schon darf, nur mit Begleitung dann. Ich bin mir aber nicht sicher. Ah, okay. Ja, spannende Sachen. Hätte man vielleicht mal googeln sollen. Also es geht um die junge Dory, wie gesagt, die kommt aus England und wir vermuten, dass sie so zwischen 16 und 18 Jahren alt ist, die ein paar geheimnisvolle Typen kennenlernt. Und zwar als erstes den, ja, es wird alles Englisch ausgesprochen, ne? Marius würde ich jetzt sagen und Julian dann hinterher Würde auch. ich auch sagen, ja. Ja. Und es kommt dann raus, dass sie Marius und Julian und Brandon, das ist der dritte im Bunde, eigentlich schon viel länger kennt, als sie ahnt, weil sie die ganzen Jungs schon mal vorher kannte und die Jungs durch einen ziemlich dummen Unfall die Zeit zurückgedreht haben, oder die Zeit zurückdrehen mussten sozusagen und dadurch hat sie die wieder vergessen. Ja, man kann sonst noch was zu sagen zu dem Buch? Nicht ohne Zu groß viel zu zu spoilern. spoilern. Ja, genau. Am besten lest ihr es einfach mal selber. Es ist sehr spannend. Natürlich gibt es noch ein paar Bösewichte und einen guten Grund, warum man die Zeit zurückdrehen musste. Deswegen solltet ihr da auf jeden Fall mal reingucken. Ja, und natürlich auch ganz viel Liebesgeschichte zwischen Julian und Dory. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe am Anfang vermutet, es wäre Marius. Dachte ich auch. Also der männliche Gegenpol, ne? Weil es ist ja nun mal der erste, der ins Bild springt sozusagen. Und ich habe echt gedacht, er kriegt das Mädchen. War mir auch viel sympathischer, muss ich zugeben. Echt, warum? Keine Ahnung, so auf den ersten Blick habe ich gedacht, oh komm, der ist gut und dann war es doch der andere, wo ich mir gedacht habe, okay. Naja, gut, okay. Momente sehen halt. Ja, aber ich glaube, der gute Julian sollte ja auch am Anfang jetzt nicht ganz so sympathisch rüberkommen. Kommt mir bekannt vor. Sie hat ein Buch über dich geschrieben. Finde ich sehr nett von ihr, aber hoffentlich kriege ich Beteiligung am Buch dann. So, ja. Muss man mal hoffen, dass die Verkaufszahlen steigen oder so. Also kurz abzureißen, es ist eine Romantasy und ich habe sie gekauft. Also wenn das Buch nicht durch die Decke geht, dann weiß ich es auch nicht. Alles klar. A better love story than Twilight. Das ist alles. Das ist Star Wars Episode 1 ist eine better love story than Twilight. Da solltest du dich jetzt, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, denn ich meine zu ahnen, dass die liebe Autorin, die Melanie, nämlich ein sehr, sehr großer Twilight-Fan ist. Ist ja gut, ich bin ein bisschen ruhiger jetzt. Ich denke mal, dass sie da vielleicht auch so ein bisschen ihre Inspiration und ihre Ambitionen, diese Geschichte zu schreiben, hergenommen hat. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Müsste man sie mal fragen. Kommt auf die Findet Anleihen, To-Do-Liste. Okay. Ja, was kann man noch so ein bisschen über das Buch erzählen? Ah, genau, fand ich total spannend. Die Jungs haben so ein paar super tolle Fähigkeiten natürlich, die ihnen bei ihrer Aufgabe etwas helfen. Ich versuche jetzt mal ein bisschen sanft zu spoilern quasi, also nicht zu viel zu verraten. Die können sich in Tiere verwandeln. David, wenn du dir ein Tier aussuchen könntest, was wärst du? Schwierig. Also, Wolf ist schon recht cool. Ja, irgendwas, was fliegen kann, obwohl, da müsste ich auch Insekten fressen, das wäre nicht so schön. Keine Ahnung. Ich. Musst du doch nicht. Kannst doch ein veganer Vogel sein, quasi. Sieht aber scheiße aus. Nee, also wenn es jetzt so im Alltag wäre, wäre es, glaube ich, eine Katze, weil Katzen extrem wendig, schnell, flink, die kriegst du niemals. So, wenn ich wirklich am Wald leben würde, eher Wolf, weil, aber Wolf in der Stadt ist auch scheiße. Also ich würd mich auf Wolf einigen. Und du? Ich habe auch schon mit Katze tendiert, so in Wohngebieten oder sowas wäre das wahrscheinlich durchaus passabel. Oder Fuchs, ich meine, der kommt ja jetzt mittlerweile auch immer weiter in die Stadt hinein. Der wird dann wahrscheinlich auch nicht mehr so grandios auffallen. Hatte auch mal eine Zeit lang überlegt, ob ich ein Eichhörnchen nicht ziemlich cool finde, weil ich glaube, da kommst du echt überall rein zumindest. Du bist auch total schnell und kannst super geil klettern. Allerdings bist du halt, glaube ich, auch echt leichte Beute, ne? So als Eichhörnchen. Ich bin so ein Killer-Kung-Fu-Eichhörnchen oder so. Kannst ja Marder sein. Der kommt auch überall rein. Ja, Marder, die sind fies. Die sind echt fies, die Biester. Ja, das würde vielleicht ein bisschen besser passen. Aber ich glaube, was so gar nicht gehen würde, wäre irgendwie Bär. Ich glaube, das ist so ein bisschen auffällig, als Bär durch die Gegend zu rennen. Aber ist auf jeden Fall schon eine coole Art und Weise. Ich glaube, komplett gefrustet wäre ich so als Mücke. Das würde, glaube ich, irgendwie gar nicht funktionieren. Ich glaube, als Hund bist du auch ziemlich angeschissen, weil wenn du so einen streunenden Hund siehst, dann assoziierst du gleich was Schlimmes mit. Eine streunende Katze oder so ist nicht so schlimm. Das stimmt, ja, genau. Ich glaube, Hunde werden dann ja auch schneller gefangen, ne? Ja, aber ich glaube nicht, dass es wirklich so einen Tierfänger in unserer Zeit gibt. Aber so ins Tierheim wirst du schneller als Hund gesperrt wie als Katze. Ja, guck, sieht dann ein bisschen komisch aus, wenn dann auf einmal so ein Mensch wieder in dem Käfig drin sitzt, ne? Schon, ja. Haben wir denn noch so Schönes? Steuer mal was bei. Ich soll was beisteuern. Ich kann ja ein bisschen wirklich jetzt über das Thema Romantasy philosophieren, weil, Oh ja, aus Männersicht, das finde ich super. ja, genau. Es ist, wie soll ich es erzählen? Ich am Anfang, ehrlich gesagt, ich habe mich über das Buch nicht informiert, als ich es, bevor ich es gelesen habe. Das ist wahrscheinlich auch der Grund ist, warum ich eine Romantasy gekauft habe. Ich war nachher doch angenehmer überrascht, als ich gedacht hätte, obwohl ich nicht bei der ersten Romantasy war, aber es hat mir nicht so viel ausgemacht, wie ich gedacht hätte, wenn ich am Anfang gewusst hätte, dass eine Romantasy ist. Ergibt keinen Sinn, aber so, glaube ich, kann man Ich das habe sagen. verstanden, worauf du hinaus wolltest. Wenn du vorbelastet gewesen wärst mit Informationen, hättest du wahrscheinlich negative Erwartungen gehabt. Oder so. Ja, also ich hätte es trotzdem gelesen, allein für die Blogtour und für meinen Beitrag, aber ich wäre, glaube ich, ja doch, wie du gesagt hast, ein bisschen befangener rangegangen, auch wenn ich es unbewusst gemacht hätte, aber naja, aber so habe ich es gelesen, war jetzt noch nicht so lang, aber es war die Romantasy, die mich am meisten gefesselt hat in letzter Zeit, von den vier oder fünf, die ich in meinem ganzen Leben bis jetzt gelesen habe. Wollte gerade sagen, klingt auch alles ja relativ gering. Also, darf ich mal fragen, was für andere Romantasy-Bücher du gelesen hast? Twilight steht nicht auf der Liste wahrscheinlich. Natürlich steht Twilight auf der Liste. Oh, alle vier? Ja. Das muss ich aber erklären, um meine männliche Ehre zu retten. Ich mache ja bei so einer komischen Fantasize-Challenge mit. Ich weiß nicht, von irgend so einem komischen Blog. Also das hat noch keiner gehört, kennt keiner. Kennt keiner, ist auch nicht schön, der Block. Nee, nee, aber die Hauptprotagonistin oder die Anführerin dieses Blogs, die hat ein geiles Intro, das muss man sagen. Ja. The Head Leader, weißt du, so, the Administration. Ich glaube eher die Haus- und Hofhexe. Wir können ja jetzt über deine Rolle dort philosophieren. Lass mich doch mal ausreden. Nein, ich mag das, dir ein Wort zu fallen. Ich finde das gut. Egal, jetzt halt weiter, ich hier schweige. Trinke Okay. meinen Tee. Und in diesem Rahmen gab es ja auch diese tolle Aufgabe, eine Romantasy zu rezensieren, zu reviewieren, bla bla bla. Und da meine Freundin mir schon ewig in den Ohren liegt, dass Twilight doch viel besser ist als die Filme, weil die Filme echt scheiße sind und aha, und komm, lies doch mal, habe ich dann wirklich mich dann so dazu durchgerungen, den ersten anzufangen und dann habe ich halt gedacht, kannst gerade auch weiterlesen und dann wurde es dann noch nach alle vier. War jetzt nicht begeistert von, hab's aber gelesen, weil ich gedacht habe, komm, dann kannst du es doch durchziehen, um ehrlich zu sein. Da bist du mir ein Buch voraus. Ich habe nämlich nach dem dritten aufgegeben. Siehst du, ich bin halt mehr, ja, keine Ahnung, durchhaltevermögenstechnisch versierter wie du. Ja, ich habe, also ich fand die ersten drei echt gar nicht mal so schlecht. Ich habe den ersten Band innerhalb von 24 Stunden durchgezogen. Da habe ich in der Uni gesessen und während der Vorlesung und habe gelesen. Weil ich da einfach echt nicht von loskam. Und nach dem dritten Teil habe ich mir gedacht, oh Gott, jetzt kann es nur noch schrecklich werden, weil irgendwer mich dann auch gespoilert hat, die heiraten und sie wird schwanger. Und da habe ich mir gedacht, das tust du dir jetzt auf keinen Fall an, das wird dann doch echt zu viel. Deswegen habe ich mich bisher geweigert, den vierten Teil zu lesen, habe allerdings auf einem Weiberabend die Filme gucken müssen. Also ich weiß, wie es ausgeht. Ich muss ja sagen, also ich habe die Filme vorher gesehen, ich wurde gezwungen. Ich muss sagen, der letzte Teil ist der beste, obwohl er den schlimmsten Anfang hat. Der Anfang war so schlimm, dass sogar meine Freundin, die die Bücher über alles liebt, vorspulen wollte, weil das so schlimm kitschig, jetzt nicht gut kitschig, sondern richtig schlimm, pain in the ass kitschig war. Dafür ist der Schluss mit den Kampfszenen und mit der Schlacht das Highlight der ganzen Serie, möchte ich mal meinen, weil die ja reißt eine Menge raus, würde ich mal sagen. Aber trotzdem ist das kein Genre, was ich favorisiere und vor allem dieses Universum, was Twilight aufgestoßen hat mit glitzernden Vampiren und alles, das ist sowas von fernab von all dem, was eigentlich so meine Einstellung Natürlich, trifft. klar. Das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber wir sind ja abgeschwiffen, wie wir es gerne vielleicht mal tun. Es geht um greifbar. Ja, es geht um Greifbar. Und Greifbar war eine Romantasy, die mir Spaß gemacht hat jetzt beim Lesen. Und der Romantasy-Aspekt hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht so penetriert und genervt, wie ich gedacht hätte, beziehungsweise wie ich jetzt im Nachhinein feststellen musste, so nach dem Motto, war ja nicht so schlimm, dass es Romantasy war. Na, ich finde auch, dass Dory und Julian ein ziemlich angenehmes Pärchen sind. Wobei natürlich irgendwie wie in jeder Romantasy, also die verknallen sich ja irgendwie binnen 24 Stunden, ne? Und das ist ja die große Liebe. Ja, über Julian möchte ich jetzt im Moment nicht reden, weil wenn ich dann anfange, über den zu reden, dann artet es ein bisschen aus. Aber Magst du Julian nicht? Gib zu. es ist so, ja, ich verstehe die Intention, warum und wieso, weshalb das so ein bisschen so ein kleiner Emo-Fuzzi ist. Aber ganz ehrlich, so ein Kack-Weichei, der sich Der ist doch verwandeln kein kann. Weichei. Ah, teilweise schon. Also doch. Gut, das ist dieser Romantasy-Aspekt. Der muss halt weich sein, damit das Mädchen ihn noch lieber mag. Aber also ist jetzt nicht mein Lieblingscharakter in diesem Buch. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ich hasse den Typ schlechthin, aber Deswegen hätte bei dir Marius das Mädchen gekriegt. nee, Dory hat halt einfach 10-mal mehr Eier in der Hose wie der Kerl und das ist traurig. Gut. Ja, aber darf doch auch mal sein. Wir brauchen starke Frauen. Warum dann nicht in der Literatur? Das Problem, was mich wirklich jetzt nicht stört, aber was mir wirklich aufgefallen ist, ist, dass in den letzten Jahren es fast nur noch starke Charakterinnen gibt. Es gibt, Katniss. ja, gut, okay. Aber es gibt jetzt wirklich kaum wirklich männliche Rollen, die ein bisschen, ja, die auch mal ein bisschen mehr wieder Bäm rauf. Druck, weißt du, so was die Frauen jetzt mittlerweile machen, das gibt's halt weniger. Aber ist ja egal, das ist ja eine ganz Diskussion, die in eine ganz andere Richtung führt, die müssen wir mal irgendwann anders bequatschen. Mach dir mal Aber ein Post-it und klebst es irgendwo hin. wenn ich das jedes Mal machen würde, wenn wir über irgendein Thema reden und das nicht weiter ausführen, dann würde ich, glaube ich, die ganze Wand voll haben. Dann, ja, ist doch gut, dann haben wir mal was zum Abarbeiten. Richte ich meinen Freunden aber auf, dass ich unsere schöne Tapete mit Post-its vollklebe. Aber ich schreibe es mir mit auf die Liste neben recherchieren, ab wann man in England Auto fahren darf. Richtig, das ist sehr gut. Sehr guter Plan. Okay, Teil 2, ja oder nein? Ja, also das wäre ein Punkt, wo ich drauf gekommen wäre, wenn wir jetzt Vorteile und Nachteile vom Buch angehen. Das schreit sowas von einem zweiten Teil, beziehungsweise ist jetzt kein Cliffhanger, mit dem es endet, aber es spielt die letzten Seiten so derbe auf eine Fortsetzung hin, dass es komisch wäre, wenn keine kommen würde. Würdest du die denn dann auch noch lesen? So als Romantasy-Fan? Da ich das Buch jetzt per se eigentlich gut fand und auch die Ansätze mochte, klar, also du nicht? Doch, auf jeden Fall. Also mich würde vor allem interessieren, wie sich auch die Autorin weiterentwickelt. Weil, wenn wir jetzt mal bei Vor- und Nachteilen in diesem Buch bleiben und jetzt mal ein bisschen kritischer werden, ich bin ein sehr detailverliebter Mensch. Ich mag es sehr gerne, wenn die Charaktere viel Hintergrund haben, wenn man die so ein bisschen kennenlernt. Das hat mir teilweise alles so ein bisschen gefehlt. Ich fand das alles sehr, sehr oberflächlich. Man hat irgendwie nicht so richtig deuten können, was hat Dory für eine Beziehung zu ihrem Vater eigentlich. Die Mutter wird ja eigentlich in einem Satz abgespeist, dass sie einfach nicht mehr da ist. Was sie da für eine Gefühlsbindung irgendwie zu hat. Diese ganze Konstellation in dem Freundeskreis fand ich auch so ein bisschen krude. Da hat man nicht so durchgeblickt. Irgendwie konnten sich die Mädchen ja alle untereinander gar nicht so richtig leiden. Also ich habe da immer so ein bisschen mehr gerne diese Detailverliebtheit, so ein bisschen, ne, dass man mal, weiß ich nicht, auch weiß. Ganz blödes Beispiel, das hat mich echt geärgert in dem Buch. Da wird irgendwo beschrieben, wo Dory eine CD einschmeißt und Musik hört. Ja, kann man denn dann mal nicht sagen, was jetzt Dory da für ein Lied hören würde? Würde mich zum Beispiel jetzt interessieren. Okay, ist eine Marke von Heavy mir. Metal. Ja, fände ich cool. Wäre eine coole Sau. Oder ein bisschen was Rockiges oder so. Nein, von mir aus hätte das auch, weiß ich nicht, James Blunt sein können oder sowas. Aber es gibt einfach noch mal so einen kleinen Knick, um den Charakter besser zu verstehen. Weißt du, was ich meine? Ja, ich möchte einwerfen, dass James Blunt für die Musik ist, was Twilight für Filme war. Danke. Ich höre keinen James Blunt. Das war jetzt der einzige, der mir eingefallen ist. Xavier Naidoo hätte doof geklungen, weil er ist jetzt nun mal Deutscher. Das wäre ja gar nicht Ja, gegangen. Xavier Naidoo ist das für die Musikwelt, was Suizid für Badewannen ist. James Blunt, ich kenne eigentlich nur ein wirkliches Lied von ihm, das ist You're Beautiful. Und dieses Rumgeweine, das ist das, was Twilight schlecht macht. Also, Okay, mach danke. James Blunt auf einen anderen Zettel, da reden wir irgendwann mal drüber. Hast du eine James Blunt-Neurose vielleicht? Wolltest du dann Nein, über ich Psychose? bin musiktechnisch relativ weit gefächert, also ich lege mich da absolut nicht fest. Ich muss auch wirklich in den letzten Sa Jahren sagen, dass ich da gerade durch Spotify und Co. Alles querbeet höre, von Schnulze zu Klassik, sogar deutscher Hip-Hop ist mittlerweile teilweise dabei, weil ich es witzig finde. Aber James Blunt hat so eine Musikrichtung, das Schnulzen singen auf so eine Ebene gehoben, beziehungsweise so Mainstream gemacht, dass es halt mittlerweile fast jeder macht und oder viele Sänger ein, zwei solche James Blunt Lieder drin haben. Und das ist halt das, was Twilight für die Filmwelt gemacht hat. Überall gibt's jetzt geheimnisvolle, hübsche, gut aussehende, die nicht unbedingt Blutsauger sein müssen, aber die dann doch im Herzen ganz tief sind. Also egal, das Twilight Ja, kommt auf einen anderen Zettel. das ist aber das Konzept ist schon richtig. Das ist ja auch, das kannst du eins zu eins auf greifbar anwenden. Eine Romantasy funktioniert immer nach demselben Schema. Wir haben meistens eine Ich-Erzählerin, eine ziemlich, in Anführungsstrichen, starke oder freche Frau. Wir haben einen Typen, den irgendein Geheimnis umgibt, so ein bisschen dubios wirkt, vielleicht auch gefährlich und deswegen auch anziehend ist. Und du hast immer irgendeine außenstehende Gefahr, die dann auch auf einmal für das Mädchen gefährlich wird. Ja, wenn wir jetzt mal zu bei den Vor- und Nachteilen sind wir eh schon die ganze Zeit ein bisschen. Das ist der Vorteil, finde ich, von dem Buch. Da ist es nicht so reingedrückt wie bei anderen vielleicht. Was? Was ist nicht reingedrückt? Dieser Romantasy-Ablauf. Mädchen trifft geheimnisvollen Jungen, kennt ihn nicht, verliebt sich in ihn. Junge schwebt in Gefahr, will sie beschützen und sie gerät natürlich auch in Gefahr. Dieser Ablauf ist. Habe ich ein anderes Buch gelesen? Ich fand das genauso. Nee, ich meine ja, das kommt im Buch vor, das ist Teil, das gehört zu einem Moment dazu, aber das ist nicht so offensichtlich reingedrückt, wie es zum Beispiel bei Twilight ist. Ich komme immer wieder auf Twilight, ich sollte das echt aus meinem Gedächtnis streichen. Es ist aber halt auch nur mal die Romantasy, an der sich alles misst zurzeit, glaube ich. Also die den ja, Stein ins Rollen gebracht hat, ne? Ich glaube, so wie man vielleicht jede Elfengeschichte irgendwie mit Herr der Ringe vergleichen würde oder sowas. Damit hat das Schicksal seinen Lauf genommen. Mit diesem Buch. Deswegen muss man sich, glaube ich, irgendwie früher oder später damit messen, ob man das jetzt will oder nicht. Ja, messen ja. Nachmachen, nein. Und das meinte ich halt, das Buch ist nicht so, ja, keine Ahnung. Also es gibt, glaube ich, viel, viel, viel schlimmere Sachen, die sich an Twilight festhalten, wie greifbar. Ich, ja, ich finde es auch super. Vor allem, ich mag ganz ehrlich dieses Zusammenspiel zwischen Dory und Julian eigentlich sehr, sehr gerne, weil die sich gegenseitig auch gerne mal so einen Spruch drücken oder so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen oder so. Und zu dieser Detailverliebtheit, was ich halt total süß fand, weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, dass sie immer gegenseitig diese Kreise auf der Handfläche ziehen oder auf der Haut. Ja, ja. Ja, das fand ich total niedlich. Also das hat mich auch gar nicht gestört, obwohl das ja irgendwie total oft vorkam, dass sie das gemacht haben, um sich gegenseitig zu beruhigen oder so. Ich fand das irgendwie ein total süßer Tick von den beiden. Ja, also ich finde generell dieser Aspekt, dass er sie eigentlich, wenn man jetzt zeitebenentechnisch mal davon abgeht, schon viel, viel länger kennt, wie sie ihn und das, wie schwer das für ihn ist, dass sie ihn denn doch nicht kennt oder nicht so kennt, wie er sie kennt. Und ja, also wir wollen ja nicht so viel in die Geschichte eingehen, aber dass er mit seinem DeLorean zurückgereist ist, scheint ihn wirklich schwer zu schaffen zu machen. Und das fand ich ein schöner Aspekt, dass mal so eine Beziehung von der anderen Seite anfängt, dass er schon in sie verliebt ist, weil sie sich schon ewig kennen und sie es quasi nochmal neu dazukommen muss und nochmal neu reinfinden muss. Und das finde ich recht. Auch wenn es ziemlich schnell eingeleitet wird. Also da hätte ich mir vielleicht ein bisschen weniger, ein bisschen langsamer gewünscht. Aber ansonsten finde ich diesen Aspekt recht cool. Ja gut, aber ich sag mal so, ich fand es jetzt gar nicht mal zu schnell, weil ich mir dann auch irgendwie dachte, er kennt sie ja jetzt nun mal schon echt lange. Das heißt, ja, wenn du jemanden gut kennst, dann weißt du auch, welche Fäden du ziehen musst, um demjenigen dann im Prinzip zu gefallen. Also wie bei dir und mir. Also ja, genau. Ach Gott, Schätzchen. Ja, nee, das meinte ich nicht, aber sie springt halt relativ schnell drauf. Es gibt ja dann so war das jetzt nicht gemeint, danke. Das Buch wird nicht obszön sein, wenn dieser Stelle mal einklammern. Also, ja, ich versuche jetzt gerade ohne Spoiler drum rumzuschiffen. Sie erfährt ja davon, dass da mal was war und daraufhin gibt sie quasi ihren Gefühlen freien Lauf, kann man sagen. Richtig, ja. Und das passiert, also dieses Gefühl frei Lauf lassen ist so ein bisschen so nach dem Motto, oh, na gut, dann liebe ich ihn jetzt halt. Das finde ich ein bisschen, na. Ja gut, okay. Klar. Aber dann hätten wir vielleicht einen Wälzer von 1000 Seiten gehabt, bis Dory erstmal aus dem Quark gekommen wäre. Hätte ich aber auch nicht schlecht gefunden, muss ich sagen. Also, Das ist einer, also ich habe eine Liste, da stehen vier Kritikpunkte drauf und einer davon ist, dass das Buch mir, ja, zu kurz jetzt nicht, die Geschichte hat eine gute Länge, nur sie hätte auf, wie du schon gesagt hast, mit der Detailverliebtheit, sie hätte auf mehr Seiten erzählt werden können. Das hat mich ein bisschen gestört. Da muss ich dir zustimmen. Wie gesagt, durch diese Detailverliebtheit. Ich hätte mir ein paar mehr Seiten gewünscht, einfach nur jetzt nicht plotmäßig oder spannungsmäßig, sondern einfach mal nur, um auch so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Dann hat man vielleicht auch eine größere Verbundenheit der Geschichte und den Charakteren irgendwann gegenüber. Kleines Beispiel, wo kommen wir nochmal auf die Musik zurück. Ich habe das Buch Alice im Zombieland gelesen, fand ich total genial. Und die hat immer ihren iPod mitgehabt und durch die Gegend geschleppt und solche Sachen. Und hat da sind auch immer die Liedertexte genannt worden, die sie gerade hört. Und ganz hinten hat man nochmal eine Liste, was auf ihrem iPod alles drauf ist. Das fand ich ziemlich cool gelöst, zum Beispiel sowas. Das sind so Kleinigkeiten. Ja, das ist aber, denke ich, Stilmittel Nein. von einer erfahrenen Autorin, würde ich dann Eben, mal sagen. natürlich. Aber sowas ist halt irgendwie was, was einen so einen Charakter nochmal so ein bisschen mehr durchleuchtet und ein bisschen realistischer macht und ihn darstellt. Von daher würde ich mich sehr über einen zweiten Teil freuen, um einfach mal mir auch zu wünschen, dass die Autorin da irgendwie noch ein Stück weit an sich wächst und die Charaktere auch für mich nochmal ein Stück wachsen und vielleicht ein bisschen mehr mitbringen in die nächste Geschichte, im nächsten Teil. Ja, das sowieso. Also, aber ich möchte mal hier ganz, ganz oben festhalten, egal was wir über das Buch sagen, das wird garantiert nicht ihr letztes Buch gewesen sein. Und ob es jetzt greifbar ist oder sonst was, ein Autor wächst an seinen Büchern und das wird nicht das letzte gewesen sein, was wir von Melanie gelesen haben, denke ich mal. Um Gottes Willen, ich hoffe nicht, nein. Nee, es wird auch nicht. Also ich glaube, da schlummert ganz, ganz viel Talent. Ohne jetzt so überheblich zu klingen, da schlummert ganz viel Talent, das teilweise noch wachsen und erblühen muss. Aber ich bin der Meinung, das wird noch was werden. Was hast du denn noch auf deiner Pro-Kontra-Liste? Ja, gut, Contra habe ich jetzt ja, den lieben Julian ja schon so leicht angerissen, dass der mir ein bisschen zu weinerlich ist. Also da sind die anderen, die ja mit der Situation eigentlich fast genauso umgehen müssen, außer dass sie halt jetzt nicht die Liebesbeziehung zu ihr hatten, aber sie haben ja auch über sehr lange Zeit mit ihr ja Zeit verbracht und Freundschaft geschlossen. Und die sind nicht so weinerlich. Also das ist so ein bisschen ja, keine Ahnung. Das kann man schwer beschreiben. Das ist auch wahrscheinlich so ein Männerding. Eindrucksding. Ja, bla. Also ich konnte mich mit dem Hauptcharakter nicht so identifizieren, weil auch wenn ich vielleicht ein kleiner verkappter Romantiker bin oder sowas, nicht so weinerlich gewesen wäre wie er. Das sieht jeder anders. Dann, was habe ich noch hier? Moment. Ja, wie gesagt, die Länge stört mich ein bisschen. Diese Detailverliebtheit finde ich, ja. Und ich muss sagen, das Buch hat am Anfang ein bisschen schleppend angefangen. Das macht jedes Buch, das ist nichts Schlimmes. Es hat in der Mitte hat's richtig gepackt, beziehungsweise war's spannend. Der Schluss war mir dann auf der Seite ein bisschen zu abrupt. Also es ist schwierig zu sagen, ohne zu spoilern. Das, was am Schluss passiert, war so auf einer Seite runtergebrochen. So die Haupt. Ja, Der das stimmt. Haupttwist und das hätte so ein bisschen dafür, dass dann dieser Nachklang, also Epilog ist es ja, dann über drei Seiten ging, da hätte man den Schluss dann auch vielleicht über zwei oder drei Seiten ein bisschen aufbauen, ein bisschen spannungstechnisch aufbauen, ein bisschen vielleicht mit ein bisschen dialogtechnischer, ein bisschen besser, mehr machen können. Also ich habe am Schluss da gesessen und dann gedacht, oh, schon vorbei? Oh, okay. Okay, schön. Das stimmt, das kann ich so unterschreiben. Also es war dann am Ende irgendwie einfach ein bisschen plötzlich, ne? So als ob eigentlich irgendwie der Computer gesagt hat, du schreibst jetzt nicht mehr weiter oder so. Der Computer sagt Genau, nein. und der Computer sagt, nein, Tinte ist ausgegangen oder sowas, weiß ich nicht. Musste dann Tippex war alles leer. relativ, ja, musste alles relativ schnell gehen. Oder der Bildschirm war voller Tippex, kann auch sein. Möglich. Sag doch mal noch Ja. ein bisschen Pro, oder hast du nichts mehr? Doch, doch, doch, doch, Pro. Also, es war eine Romantik, die ich gelesen habe, die ich gerne gelesen habe und die ich auch weiterempfehlen werde in Schrift- und Videoform. Also, das allein ist schon mal ein Pro, den, wo Melanie sich einen Orden an die Brust pinnen kann, dass sie mich dazu gebracht hat, eine Romantik zu lesen. Auch wenn sie mich reingelegt hat, weil ich halt vorher nicht recherchiert habe und nicht gewusst habe, dass eine Romantik ist. Aber das ist ja ein anderes Thema. Pro ist auf jeden Fall dieser Ansatz, wer da was wie manipuliert, also die mit ihren DeLorean und Fluxkompensator, das fand ich recht cool. Ich fand wo wir nochmal auf Details zurückgehen, das mit den Uhren fand ich relativ schick, auch wenn ich es mir Ja. natürlich ein bisschen mehr ausgearbeitet hätte Richtig, gewünscht. ja. Das fand Im Umkehrschluss hätte ich mir auch gerne die Bösen ein bisschen mehr, also. Ja, aber da würde ich sagen, dass das könnte man auch als geschickt offen gelassen für den nächsten Teil. Weil Das stimmt, ja, jetzt wo du das so sagst, auf jeden Fall. die haben ja dann quasi den Bösen nichts angetan, aber den Bösen so vielleicht was weggenommen und das könnte man ja vielleicht dann so drehen, dass man dann auch mal aus deren Sicht und woher und warum. Das Woher und Warum haben sie ja auch angerissen, aber so. Bisschen offen Ja, gelassen. die brauchen auch so ein bisschen mehr Tiefe, sonst sieht man die, also sonst sehe ich zumindest die nicht so wirklich als bedrohlich Gefahr ein. Weißt du, was ich meine? Auch so ein Böser braucht Charakter. Ja. Ach so, ich habe noch einen negativen Punkt. Den verstehen nur Leute, die das Buch gelesen haben. Es gibt eine Sache, die so 0815 billig rüberkommt. Das tut mir wirklich leid, das sagen zu müssen, aber das mit den, wovor die beiden Angst haben, Julian und Dings. Und Ja. wo ich gelesen habe, wovor er Angst hat, und dann nachher gibt es so Szene, wo ich dann gedacht habe, es war so klar. Es war so offensichtlich klar, dass sowas kommt. Aber dass das dann, also ich muss es dann schon wieder loben, weil dass das sowas kommt, hätte ich nicht gedacht, obwohl es halt perfekt auf diese Angst draufpasst, aber dass das so offensichtlich reingekrätscht ist schon wieder ein bisschen witzig. Ich muss dann ganz ehrlich sagen, die erste Szene, wo er seine erste Panikattacke kriegt, ne? Also, Ja. oh Gott, das ist echt ein bisschen schwer, ohne zu spoilern. Habe ich mir dann allerdings auch wiederum mehr gewünscht. Also ich habe mir echt, weiß ich nicht, an den Wänden kratzen, sage ich jetzt mal, oder hyperventilieren oder was auch immer. Das wurde ja auch relativ schnell abgehandelt, ne? Also ich habe mir Ja. gedacht, wenn du jetzt schon Panik kriegst, Junge, dann kriegst du richtig. Ja, aber wenn er in dieser ersten Szene schon Panik gekriegt oder mehr Panik gekriegt hätte, wäre er ja quasi hinten dran gestorben. Aber Ja, das können das wir aber auch stimmt. wieder, das können wir auch wieder auf unsere kleine Pussy schieben. No. Ist ja gut. Aber ich muss sagen, Liebe Melanie schenkt dem Julian Eier in Band 2. der kriegt eine Lederjacke und ein Motorrad. Ja, natürlich. Genau. Und Heavy Metal. Aber ich muss sagen, der Fluss hat mir relativ gut gefallen. Bis auf bisschen abgehackten Schluss, aber so wie es geflossen ist von ist teilweise nicht dahin geplatschert. Der Anfang war ein bisschen schleppend, der Schluss ein bisschen schnell, aber zwischendrin hat es eine gute Immer ein gutes Tempo, Ja, ja. gutes Tempo gehabt. Also es war jetzt nicht so, dass ich dann vor meinem Kindle gesessen habe und mich dann ge ge gehofft habe, dass bald was Neues kommt oder mich gefragt habe, wie lange jetzt diese Szene noch kommt. Rein bildsprachetechnisch war es eigentlich auch in Ordnung. Ich fand am Anfang waren die Sätze ein bisschen kurz und ein bisschen alles so abgehackt, aber das zum Reinkommen war es eigentlich dann auch nicht so verkehrt. Ja, das war eigentlich so. Also im Grunde, ich werde es lesen, ich werde es weiterempfehlen. Also es war ein gutes Buch. Es wird nicht unter meine Top 10 der besten Bücher kommen, aber das liegt, glaube ich, am Genre. Und weil die Top 10 voll sind mit Krachern, wo einfach niemand gegen anstinken kann. Aber für eine Romantik, es war die beste Romantik, die ich hier gelesen habe. Ich würde sie weiterempfehlen. Ich habe sie auch meiner Freundin empfohlen, weil die liebt ja sowas. Und die wird sich das Buch auch kaufen, beziehungsweise ich muss mir das Buch ja eh mal irgendwie kaufen und dann mal unterschreiben und so lassen. Und dann wird sie es auch lesen. Also die hat da wirklich Spaß bestimmt dran. Also ich glaube, ich kriege meinen Freund nicht dazu, das zu lesen. Ja. Aber das ist eine andere Sache. Er ist halt nicht männlich genug, sich das einzugestehen, dass er sowas auch mag. Oh Gott, lass ihn das nicht hören. Er guckt gerade Schöne alle Grüße. doof. Ah, sehr schön. Ja. Haben wir sonst noch abschließend irgendwas zu sagen? Irgendwas Wichtiges? Haben wir irgendwas vergessen? Wie sind denn deine positiv, negativ oder sind wir uns da fast einig, Sind uns auf die, bis auf die was? bis auf die Pussy? Bis auf die Pussy. Bis auf die Pussy sind wir uns ziemlich einig, ja. Also, ja, im Prinzip haben mir echt Seiten gefehlt. Na, wenn ich hier und da einfach noch ein bisschen mehr gehabt hätte, dann wäre ich, glaube ich, rundum glücklich gewesen. Ich mag Julian, auch wenn ich Marius auch eine Spur cooler finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Brandon ist für mich ein weißes Blatt, finde ich. Also, der hätte jetzt auch nicht da sein können. Oder? Er wäre nicht aufgefallen, wenn nicht. Aber ich sehe es eher andersrum, ich sehe es eher positiv. Das lässt Spielraum für den zweiten Teil. Ja, das genau. Also so kann man das sehen. Das wünsche ich mir dann auch, den dann vielleicht ein bisschen mehr. Aber ich glaube, das ist doch der jüngste von den dreien gewesen. Deswegen darf der vielleicht auch noch ein bisschen Ja, im aber Hintergrund stehen. was mich halt interessieren würde, das hat aber dann auch was mit Vorgeschichte und mit dem bisschen Detailgrad zu tun. Was für zwei, Teil 2 aber perfekt passen würde, wäre mal wirklich zu beleuchten. Wie alt sind die jetzt denn wirklich? Weil die sind Ja, sind ja. die unsterblich? Ja, das meine ich ja. Und sie wissen jetzt teilweise selber nicht, beziehungsweise sie finden es ja dann komischerweise raus, weil komischerweise nur Dory rausfinden kann, bla bla bla. Ohne jetzt sowas zu verraten, was ich auch seltsam finde, weil wenn man wirklich Anführungsstrichen Zeit hat, dann findet man sowas raus, wenn man sucht. Aber ist egal, es spielt ja keine Rolle. Wortspiele. Ich bin bekannt für meine Wortspiele. Sind alle schlechten Wortspiele. Ja, weiter. Ja, das sagst du. Das sollen die Hörer beurteilen und uns, keine Ahnung, Kommentare, wenn es Kommentare gibt, in die Kommentare schreiben. Also ich muss sagen, es lässt viel Platz für deren Vorgeschichte, beziehungsweise auch für die Hintergründe, was aber wieder mit Detail, mit Ausarbeitung zu tun hat. Also ich würde mir den zweiten Teil so als nicht nur als reine Fortsetzung der Geschichte wünschen, sondern auch so ein bisschen, um den Hintergrund zu beleuchten, also so ein Prequel-Sequel-Mischung, was man bestimmt mit gerade mit diesem Zeitaspekt schön spinnen kann, würde ich jetzt so Das klingt als sehr gut. Buchleihe. Ja, würde ich kaufen. Jetzt, wo du das so beschreibst, würde ich direkt kaufen. Fände ich gut. Fände ich super. Würde mich auch brennend interessieren. Weil ich sehe in diesem ganzen Universum, was sie jetzt gestrickt hat, auch massig viel Potenzial. Ja, deswegen ist auch nicht wirklich, also ich würde es jetzt nicht als detailarm bezeichnen oder sowas. Es ist viel, viel angeteasert worden, was quasi einem wirklich viel, viel Lust auf die nächsten Teile oder auf die anderen Teile oder wenn es auf zukünftige Teile geben würde, lässt viel offen und viel Platz dafür. Und wenn das wirklich richtig angepackt und schön ausgearbeitet wird, beziehungsweise eingearbeitet wird in die nächsten Bücher, wird das eine richtig schöne Reihe, die richtig Spaß macht und die man gerne zurückkehrt. Klingt irgendwie komisch, aber so meine ich das halt. So eine Welt, in die man gerne eintauchen würde, wenn sie ein bisschen tiefer wäre. Es ist auch eine gute Metapher. Ist ein schönes Schwimmbecken, mit dem man gut planschen kann. Man wird sich nur ein bisschen mehr Tiefe wünschen zum drin rumschwimmen. Ja, das klingt eigentlich sehr gut. Ich Das, bin ein Meister der Worte. oh, Wahnsinn. Warum schreibst du eigentlich kein Buch? Weil ich eine scheiß Rechtschreibung habe. Gibt's Leute, für die das kontrollieren und Word macht es dir sogar rot. Ja, Word mag mich nicht. Word mag niemanden. Doch, Word mag Excel, glaube ich. Ich glaube, da läuft das. Aber dann kommen wir wieder an ein anderes Thema, kommt auch auf die Liste. Ich muss sagen, Es hat Spaß gemacht. Ich bin auf Melanie wirklich erst gestoßen durch diese Blogtour, beziehungsweise durch die Ghostreaders und durch dein Engagement in der Richtung. Ich hätte richtig Interesse, also ich hätte es mir gewünscht, dass Melanie dann hier mit dazu stößt, aber sie wollte jetzt nicht, weil Muttertag irgendwie ist, und das ist irgendwie eine Ausrede für sie, keine Ahnung. Begrüße an Melanies Mutter an dieser Stelle. Das möchte ich auch mal gerade ausbreiten. Liebe Grüße an Melanies Mutter. Sie haben eine gute Autorin in die Welt gesetzt, die aber ruhig mal sich eine halbe Stunde hätte Zeit nehmen können. Aber es ist jetzt. Der klingt immer so gemein, wenn er das sagt. Dabei meint er das gar nicht so. Ich bin halt ein Unsympath in Menschenform. Du bringst mich aber immer wieder aus dem Konzept. Das ist das Problem. Na, Ich na, wollte. na, na, na, na, na. Entschuldigung, ich bin still. Also ich muss sagen, sympathisches Buch von relativ sympathischer Seite geschrieben, wobei ich die Seite nicht näher kenne oder aber vielleicht irgendwann mal kennenlerne. Deswegen sehr zu empfehlen. Ich kann auch sagen, ich bin ja jetzt nicht immer der Romantasy-Fan. Ich muss da Lust drauf haben. Ansonsten mag ich ja auch eher so ein bisschen, in Anführungsstrichen, härtere Texte, wo es ein bisschen anders zugeht und nicht ganz so sanft und vielleicht auch ein bisschen schnulzig, in Anführungsstrichen. Aber wenn man da Lust drauf hat und wenn man das mag und wenn ich da persönlich auch Lust drauf habe, lese ich solche Texte sehr, sehr gerne. Und da hat mir Greifbar jetzt gut reingepasst. Ich hatte am Anfang auch so meine Einstiegsschwierigkeiten. Hab so hier und da ein paar kleine Abzüge geben müssen. Aber ja, man ist angefixt. Das ist eigentlich ziemlich unfair. Also ich finde es jetzt doch, jetzt, das muss ich jetzt sagen, am Ende, wenn ich da jetzt nochmal alles drüber nachdenke, was David und ich hier jetzt so erzählt haben, finde ich das unfair, weil man ist echt angefixt und man steht da jetzt und ja. Und nun? Mal warten. Ja, da kann man sich dann aber wenigstens auf die anderen Beiträge zur Blogtour freuen. Die wären nämlich auch relativ gut bestimmt. Das stimmt. Ich habe da schon sehr viel Kreatives gesehen, was da auf alle zukommt. Ja, ich denke, damit können wir auch mit diesen Worten noch Schluss machen. Ich möchte noch eine Sache sagen, die eigentlich wichtig ist und die auch gerade bei diesem Buch sehr, sehr wichtig ist. Mein Name ist David. Genau, und den Link zu seinem Blog findet ihr wahrscheinlich irgendwie unten in der Beschreibung und den Link zu meinem Blog und zu meinem Geisterhaus findet ihr da auch. Und kauft euch das Buch, lest es. Sagt Melanie eure Meinung dazu und sagt uns eure Meinung dazu und habt Spaß mit dem Buch und habt generell Spaß am Lesen. Schöne Schlussworte und damit würde ich sagen, sagen wir Tschüss. Tschüss! Tschüss.